Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Diese Woche haben wir mal was ganz Besonderes. Wir haben eine neue Rubrik erfunden. Geklaut. Wir haben sie geklaut, können wir so sagen. Aber die, das ist eine, die hat uns so gut gefallen. Erklären wir gleich, was es ist. Dass wir sie übernehmen und dass wir sie jetzt regelmäßig einführen wollen. Wir haben aber auch ganz andere Themen. Heute ist es ein bisschen computerspiellastiger. Ja. Unter anderem der schlechteste Preis seit dem Webvideopreis hat wieder zugeschlagen, nämlich der Computerspielpreis. Da lästern wir drüber. Ganz, ganz viele andere Computerspielthemen. Ich finde es auch faszinierend, da werden wir gleich drüber reden. Wie kann das sein? Ich glaube, neben Stars, die auf Social Media auf den Sack bekommen, ist Preise und wie scheiße die sind, das zweitmeist besprochene Thema bei den Lästerschwestern. Warum? Gut. Wir haben uns überlegt, wir wollen mal über Shirin David sprechen. Die ist ja gerade Dauer in den Trends und auch irgendwie Dauer im Gespräch. Heute, wir nehmen den Podcast an einem Donnerstag auf. Heute habe ich gehört, ist ihre große Geburtstagsgala in Berlin. Ach krass, ja. Wir sind nicht eingeladen. Und wir sind nicht eingeladen. Was ist da los? Gerade ich, der mit ihr schon mal im Fernsehen zusammen war und denselben Namen praktisch hat, das verstehe ich wirklich nicht. Kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar Hashtag Werbung. Und zwar auch eine Werbung, auf die ich mich sehr freue, weil ich richtig Bock habe, nämlich Game of Thrones. Ja. Staffel 8 startet jetzt mit dem Sky-Ticket, das ist der Sponsor. Sonntag jetzt, ne? Am 15.04. ab 3 Uhr morgens. Also die Hardcore-Fans sitzen da um 3 Uhr morgens mit egal welchem Streaming-Gerät. Das Sky-Ticket gibt es ja überall. Ich hatte Hofmann gefragt, so hey, wollen wir nicht zusammen das gucken? So, weil ihr seid ja auch krasse Fans. Und die meinten dann so, nee, wir gucken das schon nachts um 3. Wenn das rauskommt, da sitzt nämlich die Gina, seine Freundin, sitzt dann da und F5 quasi und wird sich das sofort angucken. Deswegen muss ich wahrscheinlich, ich werde da schon schlafen. Also ich bin zwar auch, freue mich mega auf die letzte Staffel. Ich habe ein bisschen Panik, weil ich weiß nicht, ob du das letztes Jahr mitbekommen hast. Es gab ja ein Leak, ein großes. Da wurde schon ganz viel geschrieben, was passieren könnte. Und ich, Idiot, habe den natürlich gelesen. Jetzt hast du Angst, dass du schon alles weißt. Ich habe Angst, dass der wahr ist. Ich glaube nicht. Also es ist ja wie bei Avengers Endgame und so. Ist ja, ich glaube, die machen das genauso. Die leaken wahrscheinlich sogar falsche Stories absichtlich. Wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Wenn ihr jetzt sagt, ja, krass, da muss ich mitreden können, das nachts muss ich mir angucken wollen, nachts um 3 oder auch die Tage danach, man muss es ja nicht unbedingt nachts um 3 gucken, dann holt euch das Sky-Ticket, das gibt es nämlich jetzt für einen Monat zum halben Preis, für nur 4,99 könnt ihr es hier nutzen, um euch das anzugucken, aber natürlich auch alle anderen Serien, die es beim Sky-Ticket gibt. Und ganz wichtig, dieses Angebot endet am 17.04. um Mitternacht. Das heißt, also um 23:59 Uhr, um ganz korrekt zu sein. Mhm. Das heißt, schnell zuschlagen unter der Domain sky.lästerschwestern.com mit das Lästerschwestern. Dann kommt ihr direkt da drauf. sky.lästerschwestern.com. Wir sind quasi digitiert in die nächste Stufe und müssen jetzt nicht mehr AE machen. Das ist ja. Das ist aber unsere eigene Seite. Über die wir das quasi überleiten. Ja, also Lästerschwestern mit dieses Mal, sky.lästerschwestern, dann könnt ihr das gucken und könnt mitreden. Vielleicht lästern wir dann auch am Ende der Staffel. Es sind ja nur 6 Folgen dieses Mal, glaube ich. Ne? Ja. Wir haben eine neue Kategorie, die haben wir selbst erfunden, nachdem wir letzte Woche ein Video gesehen haben. Ich habe das gefunden und fand das total toll, nämlich unsere lieben Kollegen von Ultralativ. Die haben ein Video gebracht, und endlich mal wieder, weil sie haben jetzt in letzter Zeit relativ wenig gemacht, und die haben die Wochenschau gebracht. Und das fand ich so schön, dass ich dachte, das ist im Grunde das, was wir ja hier auch so machen. Und wir haben häufig so, dass wir so kleine Themen haben, die wir immer mal so einweben, hier und da verstreuen wir die so mal. Und wir haben uns gedacht, wir machen das einfach auch so ähnlich, wochenschauartig, dass wir am Anfang der Folge jetzt immer so einen Rückblick bringen über so die kleinen Sachen, die wir gefunden über die man, haben. Über die man nicht wirklich so länger lästert, sondern über die man irgendwie nicht diskutiert, sondern die einfach nur so Fun Facts, lustige Überschriften, geile Themen. Und zwar nennen wir das Ganze den Lästerflash. Ja, da könnten wir auch mal vielleicht ein Intro für machen, nachdem der Montana der Woche haben uns ja ganz viele schon zugeschickt. Auch richtig lustige Sachen dabei, teilweise richtig cringy, aber wir sind trotzdem sehr dankbar für Eure. Wir nutzen das, aber dummerweise liefert uns der liebe Montana gerade keinen Montana der Black. Montana der Black, wieso sage ich das immer? Montana der Woche meine ich so. Aber wir kommen zum Lästerflash und ich habe diese Woche ein paar Themen zusammengetragen, Robin. Wir haben uns nämlich vorgenommen, wir wechseln uns ab. Ich mache einmal, du machst dann in der nächsten Woche. Und zwar habe ich auf der Startseite mein Video der Woche gefunden. Mhm. Durch die Trends durchklicken macht mir immer besonders viel Freude. Und da habe ich von starzip.de ein Video gefunden. Das sind so die Promi-Flash für Arme. So kannst du dir das vorstellen. Ich glaube, ich nur 100.000 Abonnenten. Und das Video heißt Bibis Beauty Palace. Sind Bibis Beauty Palace und Paola Maria heimlich befreundet? Das war erstmal so ein Thema, wo ich dachte, oh, das interessiert mich sehr. Paola Maria habe ich jetzt lange nicht mehr gesehen. Das ist für Leute, die es von unter euch nicht kennen, die Frau von Sascha von den Außenseitern. Und stell dir das vor, Robin. Bibis Beauty Palace war in einem Garten in Dubai. Und weißt du, wer da einen Tag später auch ein Bild gepostet hat? Weißt du das? Wahrscheinlich Paola Maria. So nämlich. So, und jetzt hör mal das, jetzt hör den nächsten Fakt. Julienko hat mit einem roten Auto gespielt, also so ein kleiner Elektroflitzer, den er über den Hotelboden von seinem Hotel hat fahren lassen. Also ich muss, das ist auch ungefähr die Freizeitaktivität, die ich erwartet hätte bei Julienko. Ja, genau. Weißt du, wer am nächsten Tag auch mit demselben roten Auto gespielt hat? Sascha von den Außenseitern. Ja, boom. So, und da haben die Fans nämlich auf Instagram herausgefunden, dass die beiden ja gleichzeitig in Dubai gewesen sein müssen und haben jetzt darunter geschrieben in zahllosen Kommentaren, seid ihr etwa zusammen da? Seid ihr heimlich befreundet? Und Starzip fragt sich auch, sind die heimlich befreundet? Und falls du dich fragst, Robin, welchen Vollidioten interessiert so eine Scheiße, kann ich dir sagen, das Ding ist Platz 25 in den Trends. Ja, geil. Geil. Ja, ja, heimliche Freundschaft, das ist eine Sache, also, man weiß es ja nicht. Wer ist vielleicht heimlich befreundet? Und ja, man weiß es gar nicht. Sind du und ich vielleicht heimlich nicht, nur, befreundet? Nicht nur im Podcast zusammen vor dem Mikrofon. Anderes Thema, Tilan ist gelöscht. Weißt du, hast du das ist, das, ist schon, das war schon am 1. April so. Ja? Ich dachte erst, das wäre irgendwie ein Scherz. Beziehungsweise ich habe es am 1. April mitbekommen, weil Unge dazu getweetet hat, dass das quasi seine Aktion war. Aber ja, wer Tilan nicht kennt, faszinierender Kanal, der bei mir eigentlich auch schon seit längerer Zeit auf meiner Videoliste steht, weil man den eigentlich mal so komplett auseinandernehmen müsste, ja, weil der so skurril ist, aber da sind mir dann jetzt auch andere, beziehungsweise sie selber zuvor gekommen, die hat einfach Videos gemacht, wo sie nichts anderes tut, außer in den Titel und ins Thumbnail irgendwas mit Sex reinzuposten, aber nicht so wie eine Katja Krasavic, sondern so fremder Mann penetriert mich mit Gurke in die Vagina hinein. Ja, ja, das ist, glaube ich, ein Originaltitel, den ich gerade zitiert also habe. Also richtig, also Vagina ist ein sehr häufig benutztes Wort in ihren Videos. Und darüber hinaus hat sie im Grunde sich ausschließlich bei amerikanischen Erfolgstrends bedient. Aber auch mit so, der, also so irgendwie Saw-mäßig gibt es quasi so ein fiktives Spiel, wo irgendein Game Master sie zwingt, irgendwelche Dinge zu tun. Und das ist halt so, Game Master droht mir, sein Sperma in den Mund zu schieben und penetriert mich in den Anus. Und das Anus ist auch ein Wort. Ich übertreibe das nicht. Und das ist Content, den sich die Kids angucken. Meine Nichte guckt nämlich ihre beste Freundin, Rebecca Wing. Meine Nichte, 11 Jahre, guckt sich diesen Schrott an. Aber Rebecca Wing ist doch auch eine von den Artikel 13 Leuten, die ich in meinem Video drin hatte. Und die hat der Kreis auch, schließt sich. Die hat auch ganz viele Game Master Videos und er schließt sich noch mehr, denn rate mit wem Rebecca Wing gerade Videos macht. Mit Tilan. Und deswegen wird gerade angenommen, die kommt demnächst mit einem, vielleicht mit einem Doppelkanal, Rebecca Wing und Tilan. Machen wir vielleicht T-Wing oder Lati. TIE Fighter. Wir kommen mal weg von YouTube. Ich habe eine andere schöne Kurzmeldung. Und zwar das war meine Lieblingsnachricht der Woche, weil ich mag ja am liebsten auf YouTube, meine liebsten Videos auf YouTube sind, wenn kleine Katzen sich wehtun. Das ist ganz schlimm, persönliches Hobby ist, sich die Videos anzugucken, wie Katzen sich irgendwo, wenn Katzen irgendwo gegenspringen oder so. Und ich mag es, solche Geschichten wie diese zu lesen, wie zum Beispiel, dass in Ipswich in England ist während einer Mittagsvorstellung des Kinderfilms Pepper Woods sind Trailer gelaufen. Da saßen halt und saß unter anderem Journalistin von BBC. Die hatte ihre beiden Kinder dabei. Die eine ist 2 Jahre gewesen, der Junge war 10 Monate und dann liefen Trailer von Brightburn, Ma und Hereditary. So, um das mal ganz kurz zu erklären: Ma ist so ein psychologischer Horrorfilm, wo es um so eine Frau geht, die sich mit Teenagern einlässt und so für die Kumpeline, also eine ältere Kumpeline quasi spielt und irgendwann fühlt sie sich betrogen. Es wirkt so ein bisschen wie Misery, falls ihr den kennt von Stephen King. für die junge Generation. Und irgendwann im Trailer gibt es eine Szene, da überfährt sie eine ihrer ja, Freundinnen oder diese Teenager, mit denen sie sich einlässt, mit einem Auto. Und es zieht sich so richtig eine Blutspur hinterher. Ich habe den jetzt auch gerade erst im Kino gesehen. Das ist genau die Peppa Pig-Zielgruppe. Brightburn wiederum ist, den habe ich auf Twitter schon häufiger geteilt, ist von James Gunn ein neuer Film, den er produziert. Es ist im Grunde die Annahme, was wäre, wenn Superman auf die Welt, auf die Erde gekommen wäre, aber statt dass er gut ist, ist er böse. Der Trailer spielt halt auch mit denselben Symboliken. Und es gibt eine Szene darin, wo er so eine Glasscheibe sprengt und eine Frau kriegt diese Glasscheiben ins Auge und zieht sich so eine Scherbe in der Nahaufnahme aus dem Auge. Und diese Kids sind wohl ausgeflippt in dem Kino und haben wohl angefangen zu weinen und zu schreien. Die haben jetzt einen Schaden fürs Leben wahrscheinlich. Da hast du für den Preis einer Kinokarte, hast du dir gleich noch die ewige Therapiestunde. Kino wird immer teurer. Kino wird immer teuer. Also nur, ne, falls es noch keiner mitbekommt, ist natürlich Ironie gewesen. Ich lache über solche Themen nicht. Aber es ist trotzdem, also wie so ein Fuck-up passieren kann. Das Kino hat sich hinterher entschuldigt und sagt so, ja, oh, ich keine Ahnung, wie das passieren kann. Aber das erinnert mich halt immer an Fight Club, falls du den gesehen hast, an diese Szenen, wo Brad Pitt irrigierte Penisse in Kinderfilme hineinschneidet. Einfach um der Anarchie wegen. Da musste ich als Kind leider auch lachen. Deswegen erinnert es mich daran, wahrscheinlich ist da so ein bisschen das Gelächter. Und ein letztes Thema. Auf Twitter, Donald Trump, immer, ne, er kriegt die Schnauze nicht zu. Allerdings machen sie da auch immer wieder so, dass sie so Werbekampagnen veröffentlichen. Und da ist letzte Woche ein Kampagnenvideo erschienen. Es ist halt so der übliche Kram gewesen. Donald Trump ist der Beste, Hillary ist scheiße, Barack Obama auch, yada, yada, yada. Und 2020 sollte man ihn auf jeden Fall wieder wählen, weil er hat mehr geschafft als alle anderen. Das Dumme war bei diesem Video, es war hinterlegt mit der Musik von The Dark Knight Rises. Sogar die Schriftart in dem Video war aus The Dark Knight Rises gestohlen. Das haben die jetzt schon ein paar Mal gemacht, dass sie irgendwie so Filmposter und so weiter nutzen. Game of Thrones zum Beispiel hat er sich irgendwie inszeniert, wo dann HBO auch schon damals gesagt hat, also hey, geht gar nicht. Und jetzt hat Warner Brothers einen Takedown, einen Copyright-Takedown initiiert, hat gesagt, so ja, so nicht, haben das Video runtergenommen. Da hatte das dann schon 2,3 Millionen Views. Also es ist sehr interessant, dass der mächtigste Mann der Welt immer wieder auch über geltendes Urheberrecht informiert werden muss und immer wieder dazu neigt, diese Sachen zu stehlen. Also ich glaube nicht, dass er das persönlich macht. Natürlich nicht. Das ist irgendwo ein Team. Ich glaube zwar schon, dass er in seinem überbordenden Narzissmus schon sowas beauftragt, also dass er sagt, so hier, mach mal so und ey, ich brauche solche Musik, also ich will auf jeden Fall, dass ich episch aussehe. Und dass sich dann halt so der arme Cutter-Junge sagt so, okay, dann nehme ich halt das Epischste, was ich kenne, Batman. Ja, das war der Lester-Flash. Ganz kurze Themen abgehakt. Danke nochmal an Ultralativ dafür, dass wir haben uns jetzt Was man auch weiß, Ultralativ hat die Idee erfunden, Wochenrückblicke zu machen. Wir haben die Themen ja sowieso immer wieder. Wir haben uns davon auf jeden Fall jetzt sehr spezifisch inspirieren lassen, ja. Wir haben diese kurzen Themen ja eh immer wieder eingewoben und deswegen dachten wir uns, können wir sie doch am Anfang zusammenfassen. Dann geht's ganz schnell und jetzt kommen wir in die harten Sachen. Jetzt kommen wir da, wo wir richtig reingrätschen müssen. Ja, Robin, wo müssen wir reingrätschen? Lass mal anfangen mit dem Deutschen Computerspielepreis. Der war jetzt gerade und das war wirklich, also man kann über den Webvideopreis sagen, was man will oder über auch andere Preisveranstaltungen. Ich war zum Glück nicht live vor Ort. Aber das, was man mitbekommen hat und wenn man sich das ganze Ding mal anguckt, das ist tatsächlich, finde ich, die peinlichste Preisverleihung, von der ich je gehört habe. Also auch die, von der ich je Zeuge sein durfte. Aber das war sie schon immer. Warst du schon mal da? Ja, ich war schon. Wir haben tatsächlich mal den roten Teppich moderiert. Mit Flo und Frodo zusammen. Wann war das denn? Vor zwei Jahren? Dann war das Jahr, wo auch ich da war. Das war, glaube ich, da, wo wir alle eingeladen waren, weil wir mit Nerdscope irgendwie auch zu tun hatten. Ich bin ja früher, ich kenne den ja schon ein paar Jahre länger, weil ich bei Giga sind wir damals da auch immer mal wieder aufgeschlagen. Und bei Gamona damals schon gedacht, so was für eine Müllveranstaltung. Und bei Giga haben wir dann gesagt, pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir gehen da hin und nehmen eine große Flasche Jägermeister mit. Und haben uns dann in einem Video so kaputt getrunken. Diese Geschichte habe ich, glaube ich, schon immer mal wieder erzählt. Kann man aber auch bei YouTube nachgucken. Bin ich irgendwie, es ist so eine Mischung aus, nicht so ganz so stolz drauf, aber irgendwie schon, weil wir dieses Ding halt auch so ein bisschen vorgeführt haben. Und damals waren so Sachen wie, da war Klaas, war unter anderem der Moderator. Und den hatten wir dann im Suff dann dazu verleitet, zu sagen, dass er diese ganze Veranstaltung auch total lächerlich findet. Es war sehr drollig. Es war wirklich eine schöne Sache. Es war die einzige Möglichkeit, mit dieser Schmierenveranstaltung umzugehen, die immer schon nicht mehr war als Leute, die sich in einem Raum versammeln, die eigentlich hauptsächlich aus der Politik kommen, weil das eben ein Preis ist, der eigentlich nur durch Medienfonds oder politische Förderung. Also die Schirmherrschaft hat das Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Das ist auch so ein geiles Ding. Also das heißt, der Verkehrsminister steht da oben und verleiht Preise für Videospiele. Als wir damals da waren, war noch Dobrindt der Verkehrsminister und der macht dann natürlich irgendwelche Witze über Mario Kart und ist halt so richtig peinlich, weil du halt immer weißt, also der hat in seinem ganzen Leben, wenn es hochkommt, mal ein Spiel irgendwo angespielt und redet aber jetzt die ganze Zeit so, weil ihm irgendjemand diesen Text geschrieben hat. Die einzige Person, der man das immer so ein bisschen abgenommen hat, ist die Dorothee Bär, die das ja auch so ein bisschen mit betreut, die unsere Digitalministerin ist inzwischen. Krömer war auch in dem Jahr, glaube ich, auf der Bühne, der zumindest, also der war ganz witzig, hatte aber, und es wirkte so, als wäre er auch irgendwie schon mal mit Videospielen in Verbindung gekommen. Aber es gibt halt auch mehr als genug Leute, die dann da oben stehen. Ja. Barbara Schöneberger hat in dem Jahr moderiert, die hat in dem Jahr auch den Videopreis moderiert. Ja. Und das Geile war, sie hat bei der, ich glaube, der DCP war damals nach dem Webvideopreis und sie hat auf der Bühne Gags nochmal gebracht, die sie auf der anderen Preisverleihung schon gebracht hatte. Also ja. Sie haben wirklich einfach recycelt und haben halt einfach Webvideo ausgetauscht gegen Videospiele. Es war, also für jemanden, der auf beide Veranstaltungen war, war es sehr lustig. Nur dieses Jahr haben sie sich mit der Moderation eine Ina Müller geholt, die ich auch gar nicht kenne. Also ich habe von der noch nie gehört vorher. Die macht irgendeine Sendung im Öffentlich-Rechtlichen, wo sie Leute empfängt und mit denen redet. So, da ist sie für ihre Kodderschnauze durchaus bekannt, aber da funktioniert sie halt so im laufenden Gespräch von dir zu mir, aber nicht als Moderatorin. Ja, also das. Der große Unterschied zu den Jahren vorher war, dass du anstatt Leute, die offensichtlich einen Text geschrieben bekommen haben von jemand anderem, der Ahnung hat, und das dann so ein bisschen ahnungslos auf der Bühne vortragen, hattest du dieses Mal nicht jemanden, der keine Ahnung von Videospielen hat, sondern die offensichtlich eine völlige Abneigung gegenüber Videospielen hat und auch noch mit Vorurteilen gegenüber Gamern und Programmierern rumläuft, die irgendwie aus den 90ern kommen. Also da sind Sachen gefallen wie Killerspiele, also Leute, sie sagte zu Leuten auf der Bühne, die gewonnen haben, na, du sitzt aber offenbar häufiger im Keller. Ne? Also da es gab mehrere, die dann auch unter den Preisträgern sich hinterher auf Twitter beschwert haben und eine Dame schrieb so, das Preisgeld erkauft quasi, dass man sich öffentlich auf der Bühne Das ist nicht für das beste Spiel, sondern Schadensersatz für die Erniedrigung auf der Bühne. Also das Traurige ist sozusagen, dass das ja eine Veranstaltung ist und das ist ja eigentlich auch eine Sache, die wir beim Webvideopreis auch kritisiert haben öfter, die ja eigentlich die Szene feiern soll und nicht nur feiern soll, sondern durch den Preis und gerade auch durch die Anwesenheit der Politik und so weiter dafür sorgen soll, dass sie in der Gesellschaft besser ankommt, mehr angenommen wird. Ne? Stattdessen beleidigt jemand auf der Bühne Dorothee Bär, die da in so einem schulterfreien Kleid war und sagt, sie sehe nuttig aus. Ja. Also sagen wir mal so, das Kleid ist auf jeden Fall schon speziell gewesen. Es gab einige Leute, die von einem Cosplay gesprochen hatten. Aber ich denke mal, es gibt ganz andere Veranstaltungen wie den Grammy. Da laufen die Damen auch mit Dingen auf. Da sind, und, wie du sagst, manchmal einfach auch gar nichts. Aber who cares, also, was sie für ein Kleid anhat? Es gab so viele Cringe-Momente. Ich glaube, das, was du gerade mit diesem Keller-Ding erzählt hast, ich weiß nicht, ob das noch ein separates Teil war, aber es gab wohl auch einen Moment, wo ein hellhäutiger und ein dunkelhäutiger Mann auf der Bühne waren und die Moderatorin zu dem hellhäutigen sagt, ja, du programmierst ja meistens drin und der andere sitzt dann öfters draußen, oder? Ja, ich lese mal bei spiegel.de gibt es einen Artikel sogar. Und also wenn die schon darüber schreiben, dann muss es eine richtige Schmierenveranstaltung gewesen sein. Ina Müller sagt, und wenn man so programmiert, das Design programmiert, wenn man dann irgendwann das mal sagt. Das Design programmiert, finde ich auch. Wenn man dann mal irgendwann sagt, ach, jetzt muss ich mal Klopapier kaufen und geht los, hat man diese Zahlenreihe, die immer so rumläuft beim Programmieren, beim Computer dann noch vor Augen? Ich glaube, die hat das mit Matrix verwechselt. Ja, ich glaube auch. So, und dann sagt der Vertreter der We Are Nerds, das sind die Preisträger für bestes Game Design, die heißen We Are Nerds. Der hat bestes so ein bisschen, Game Design, ist das so, wenn man das Design programmiert? Ja. Wow. Und der hat so ein bisschen hellere Haut, ja, also ist ein bisschen blasser. der sagt, oh ja, die besten Ideen, die kommen dann, wenn man das Büro verlässt, man hängt da den ganzen Tag an etwas und dann sagt sie, ja, und du sitzt draußen und programmierst und zum anderen Entwickler sagt sie dann, du sitzt drin, würde ich mal so sagen, wenn ich euch so anschaue. Kann das sein? Und so, also so sind die alle. Also alle Dialoge, die sie so geschrieben haben. Es gab so einen Punkt, wo sie irgendwie den Verkehrsminister gefragt hat, ob er auf YouPorn ist. Also jedes Niveau. Wenn man so Politiker ist, also wie diese Sätze auch, haben sie hier wirklich so geschrieben, wie sie sagt. Wenn man so Politiker ist und es so ein bisschen schwer hat, holt man da nicht abends mal eine Flasche Wein raus und dann so einen kleinen Energy Drink und dann den Rechner aufklappt, dass man so ein richtiges Killerspiel anmacht oder ganz klassisch YouPorn? Was ist das? Also was ist das? So redet man doch nicht mit den, ich will nicht sagen Würdenträgern, aber mit den Leuten, die das Ganze da aufgestellt haben. Ich persönlich muss ja sagen, so, es ist auch eine Veranstaltung, wo die Moderatoren keine Ahnung von der Materie haben. Wo die Laudatoren ebenfalls keine, also wie ich mitbekommen habe, waren wohl wieder irgendwelche Namika, Colin Fernandes, also wieder so Leute, die aus TV. Ja, vor allem, weißt du, was die Kosten dafür, dass sie da sind, 15.000 Euro. Ja. Ne, die kommen ja da nicht einfach nur aus Gag, so, die kriegen eine Gage dafür. Das ist das, was beim Webvideopreis ja genauso schief gelaufen ist. Dieser Zwang zu sagen, wir haben diesen Preis und um den bekannt zu machen, holen wir Leute, die nichts mit der Thematik zu tun haben, die man aber als B-Promis irgendwo kennt, lassen die den Preis vergeben und dann fühlen sich alle voll wichtig, weil sie auf einer Bühne standen konnten mit Namika oder Barbara Schöneberger. Nein. Genau, und es geht ja eigentlich bei dem Preis hauptsächlich um Fördergelder, muss man ganz offen sagen. Ja. Es ist eine schöne Möglichkeit, um diese junge, so eine kleine, eine Bühne, um diesen ganz kleinen und jungen Teams ein bisschen Aufmerksamkeit zu geben. Man muss sagen, der deutsche Entwicklerstandort ist seit Jahren stark in der Krise. Auch man muss sich auch mal angucken, wer dieses Jahr wieder nominiert war und wer auch gewonnen hat. Da graut es einem zum Teil. Ja. Also das liegt nicht mal, viele sagen immer, die Jury hätte keine Ahnung. Man muss aber sagen, dieses Jahr ist das beste deutsche Spiel, ist Trüberbruck. Oder Trüberbruck. Kennst du das? Aber. Das ist so ein Adventure von der Bild- und Tonfabrik, die haben das gemacht. Die haben ja mit Jan Böhmermann damals schon so ein Pixel-Adventure gemacht, wo er, das hat er bei Gronkh dann hauptsächlich irgendwie publik gemacht und war ganz nett. Ne, du konntest dich mit Jan Böhmermann, der ist auf einer Insel gestrandet, konntest du dich so über diese Insel klicken, sah wirklich ein bisschen wie Monkey Island aus. Trüberbruck ist jetzt vor allen Dingen dadurch aufgefallen, durch den Look, weil diese Figuren und diese Landschaften, in denen du dich da bewegst im Spiel, tatsächlich modelliert und gebaut haben. Das ist gebasteltes Zeug. Und dann haben sie das abfotografiert und dann im Nachhinein animiert. Und das sieht, der Look ist klasse. Das Spiel ist aber nicht so gut. Also es ist tatsächlich das mittelmäßigste Adventure, was wir seit einer ganzen Weile bekommen haben. Man muss sich nur mal auf Steam die Bewertungen angucken. Ja. Ich habe tatsächlich mich drauf gefreut, habe dann aber jetzt vom Kauf abgesehen, weil ich die Bewertungen gesehen habe, die das Spiel bekommen hat. Und vor allem auch den Fan-Backlash. Und das ist die Sorte Spiel, die dann gewinnt. Und ich las dann zum Beispiel auch in der GameStar, die geschrieben haben, naja, Anno und Tropico haben sich ja verschoben. Ja, das ist immer das Ding. Das ist immer die letzte Bastion beim Computerspielepreis. Anno Tropico, die Gilde und Siedler. Leute, wir müssen den Preis dieses Jahr verschieben. Anno verschiebt sich um 3 Monate. Welches Spiel sollen wir denn dann nehmen? Ja. Ja, gibt es denn nur das in Deutschland? Ja, und das ist ein Problem. Ja. Obwohl, okay, du hast auch noch Piranha Bytes. Ja, die alle 10 Jahre ein Spiel rausbringen. Und man muss dazu auch sagen, dass jetzt zum Beispiel das letzte, wie heißt es, Elex ist ja auch ein Spiel, das auf, ne, das jetzt, wo man nicht sagen würde, so wenn man mal. Okay, du hattest noch The Search jetzt vor ein paar Jahren, 2 Jahren. Das ist richtig, so. Genau, aber ja, also ich meine, Shadow Tactics von Mimimi Productions, die ja vor die 2 Jahren. Da war, als wir da waren, haben die gewonnen, ja. Also aber gewonnen. Trotzdem, also du bist, also gerade wenn du es international vergleichst, auch mit anderen Ländern, also gerade was so an Kanada oder ich meine, wenn jetzt, selbst wenn du die USA weglässt, wo es natürlich, aber nur wenn du England nimmst oder Kanada oder auch Frankreich oder auch Schweden, wo ja mit Massive jetzt gerade Division 2 und was da noch alles aus Schweden alles kommt, DICE, also das ist Schweden, das ist bevölkerungstechnisch um einiges kleiner als Deutschland. Machine Gun, Machine Games, so rum. Also da, also ne, auch andere Länder sind da, was AAA-Produktionen angeht, also AAA, die auch wirklich sich international verkaufen, Hier gab es im Grunde nur Crytek, ne? Und, ja, und die gibt es nicht mehr. So richtig. Doch, also gibt es noch, aber. Die haben dieses Hand noch rausgebracht, aber das funktioniert auch nicht so ganz. Also das Ding ist, dass du da diese Veranstaltung hast, die wie der Webvideopreis. Im Grunde, das ist auch ein interessantes Ding, dass der Webvideopreis den Computerspielpreis auch als Mahnmal hätte nehmen können, wie man es nicht machen sollte. Denn Der Computerspielpreis wird seit Jahren nicht ernst genommen. Ich fand auch immer, wer da unironisch hingeht, jedes Jahr aufs Neue, ja, und das sind auch Kollegen, geschätzte Kollegen, wie zum Beispiel Fabian Siegesmund oder Pete Smeet und seine Crew, die dann da aufschlagen und sich, wo ich mir immer denke, hast du nichts? Das ist ja nur aus Networking-Gründen. Wie langweilig muss dir sein, um zu so einer Veranstaltung zu gehen, weil es ist wirklich grobe Scheiße und du sitzt dann da und denkst dir wirklich, also so war es bei mir das letzte Mal, wo ich hingegangen bin, weil ich wusste ja von den alten Giga-Tagen schon, was auf mich zukommt, dass ich wirklich beim letzten Mal gedacht habe, okay, ich habe es jetzt noch einmal probiert, ich bin hierher, weil ihr auch alle hingegangen seid und ich gebe dir mal noch eine Chance. Und da dachte ich, wenn ich jetzt 2 Stunden mich auf Toilette einschließe, das Licht ausmache und dann die Toilettenspülung laufen lasse, dann ist das spannender, als mir diesen Schrott zu geben. So, deswegen kann ich das nicht verstehen. Und dieses Jahr haben sie dem Ganzen wirklich nochmal die Krone der Scheißigkeit aufgesetzt, indem sie sich selbst erniedrigen. Und also auch eine Moderatorin hinstellen, die alle da erniedrigt. Ja. Und das kann niemandem gefallen haben, aber am Ende sitzen sie dann doch wieder alle in dem Aftershow-Bereich und stoßen mit Prosecco an und feiert da sich diese Branche, die mit Gaming wahrscheinlich alles fast gar nichts mehr zu tun hat. Ganz viele ehemalige Publisher-Leute und PR-Menschen stehen dann da, sagen, sie winken sich mal wieder, sagen, hey, Mann. Ja, das ist halt das Networking-Event, ne? Du gehst da nicht für die Veranstaltung hin, sondern um quasi abzuchecken, wer jetzt gerade wo arbeitet und wo du noch Geld holen kannst. So. Genau, aber dann mach doch ein Networking-Event raus und mach nicht so ein Ding, wo du sagst so, hey, das ist ein Preis, der die Spielekultur feiert. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal weg vom Thema Gaming, sonst wird es hier gerade für die Leute, die da gar nicht drinstecken, ein bisschen zu zäh. Und wir gehen über zu dem Influencer-Thema Nummer 1. Was mache ich, wenn ich kein Influencer mehr bin? Es gab jetzt gerade ein Selbstmord, was denn sonst? Wir sind tatsächlich nah dran. Also, echt jetzt? Ja. Eine Jessie Taylor, die jetzt in den Nachrichten war, auch international, weil sie ein herzzerreißendes Video gedreht hat, wo sie weinend ihre Community anfleht, bitte ihren Instagram-Account nicht mehr zu flaggen. Der wurde nämlich gelöscht mit vielen Followern. Sie hatte 140.000, habe ich gesehen. Ja, also sie hat gar nicht so groß. Ja, aber sie hat wohl davon gelebt. Oder war dabei, davon zu leben. Und dann wurde der gelöscht. Und sie hatte irgendwie keinen Ansprechpartner und musste dann weinen. Das Zitat ist, ich bin extra nach L.A. gekommen, um auf Instagram zu sein. Und jetzt ist es weg. Und jetzt muss ich zurück in einen 9-to-5-Job. Das kann ich nicht machen. Das sagt sie wirklich so. Das ist nicht überzeichnet, das ist keine Parodie. Sie sagt wirklich, ich bin hierher gekommen, um auf Instagram zu sein. Und jetzt muss ich zurück in den richtigen Job. Ich will auch nicht bei McDonald's arbeiten. Und das ist jetzt kein Hate gegen Leute, die bei McDonald's arbeiten. Ich habe da auch mal gearbeitet, aber ich will da nicht hin zurück. Ich brauche meinen Instagram-Account wieder. Das ist auch so, also was ich so liebe daran, ist auch, dass da tatsächlich echte Arbeit mit Instagram-Fotos in Verbindung gebracht wird. Also wenn du gut bist, dann ist das ja auch wirklich Arbeit. Aber ich glaube, ich wage das bei ihr zu bezweifeln. Robin, also ich weiß, wir bewegen uns in diesen, ich habe diese Gespräche immer wieder mit Leuten, die auch sagen, jeder tut sich ja seine eigene Grenze setzen und macht für sich selbst fest, was ist für ihn anstrengend und was ist für den anderen nicht. Aber, Robin, ich möchte trotzdem einwerfen, ich habe jetzt diese Woche wieder bei Perlen des Influencer-Marketings so eine Troller gesehen, die vor ihrem Fernseher sitzt, eine Pizza auspackt und so gefaked lacht, weil auf dem Fernseher gerade Dornröschen läuft und so. Und ich dachte mir auch so, das machen wir dann in der Live-Show. Für was war es Werbung? Ja, für die Pizza, für Dornröschen, für den Fernseher? Nein, für die Hautcreme, die neben der Pizza lag. Also die Kombination, wie das da alles aufgebaut war und dass dieser Film dann da gerade lief und so. Ich dachte mir schon, wie lange die da gesessen haben müssen. Und diese Pizza muss ja auch durchgehalten haben. Und wie oft sie dafür gepostet haben müssen. Ich weiß gar nicht, will gar nicht wissen, wie lange sie stillhalten musste und ihr jemand eine Pizza im richtigen Winkel hingehalten hat. Muss auch noch einleuchten. Ja, und also dieser, und man muss auch sagen, bei Filmen pausieren. Nennt man das Blocking, wenn man darauf achtet, wie sind die Darsteller im Bild aufgebaut, was sieht man überhaupt? Quasi räumlich arrangieren, genau. Wie sich alles zueinander bewegt. Man arrangiert das quasi. Und dieses Bild wirkte voll, aber nicht übervoll. Du merkst es richtig, da sitzt jemand dahinter der Kamera, der Ahnung davon hat, wie man so ein Bild präsentiert. Ja, das ist Arbeit, das ist ein richtiger Job, Fotograf. Ja, aber nein. Ich möchte trotzdem, also es tut mir leid, klar, es ist derjenige, der dann fotografiert, ist vielleicht derjenige, der arbeitet. Und man sagt ja auch wirklich, dass diese Mädels ganz häufig diese Instagram-Boyfriends haben, die dann, ich sehe das ja immer wieder, neulich erst wieder auf, erinnerst du dich, wo wir auf dieser Matratzenveranstaltung waren? Das können wir hier mal sagen. Wir sind auf so einem Event gewesen für ein Video, was wir machen. Da kommt noch ein Video, ja. Das war ein Influencer-Event. Nicht, dass das jemand falsch versteht, weil das Wort Matratze vielleicht auch doppeldeutig sein kann. Das war wirklich ein Matratzen-Event. Also da ging es um Matratzen. Wir hatten ja hier schon mehrfach gesagt, wir machen jetzt mal so ein Ding, wo wir alles annehmen, was uns zugeschickt wird. Und da kam von, ich glaube, wie hießen die, Bett 1 oder so. Sie haben ein Influencer-Event, wo sie eine neue Matratze, oder nee, sie haben eine Matratze, die 3 Millionen Mal verkauft wurde. Ja. Und dann kommen wir da an und haben wir schon vorher schon gesagt, dann nehmen wir die Kamera mit und filmen. Und da waren da Michaela Schäfer, Julian F.M. Stöckel, alle aus dem Bachelor, alle aus allen möglichen Sendungen, unser Kameramann Thjorven, der hier bei uns richtig cool arbeitet, der erkannte wohl auch mehrere Trullers von Germany's Next Topmodel. Du musst aufhören, Trullers zu sagen, David, das ist ganz... Ja, sorry. Damen, Entschuldigung. Und die sprachen dann in das Mikrofon von Promiflash, die natürlich auch zugegen waren. Ja, natürlich. Vor der großen Bett 1 Fotoleinwand. Und ja. Das war ein sehr schöner Event. Und da hast du es auch gesehen. Da gab es an den Seiten saßen dann mehrere Mädels, die ihren Boyfriend dabei hatten. Und dann haben sie sich so gesetzt und dann haben sie sich wieder in eine andere Richtung und dann haben sie die Lippen nochmal gespitzt und er zirkelte so in 360 Grad um sie herum, um wirklich den besten Winkel zu finden. Und das ist offenbar, das ist der tatsächliche Job, aber nicht diejenige, die dann... Du musst ein knappes Kleid anziehen, musst auf so ein Event gehen, das war für uns auch richtig anstrengend. Ich muss mir jeden Morgen meine Socken anziehen, da kriege ich auch kein Geld für. Ja, also ich glaube, es gibt tatsächlich einen Punkt, den man ansprechen kann, wo ich ihr tatsächlich auch recht geben würde. Also ich finde, man sollte immer einen Plan B haben und nicht unbedingt nach L.A. ziehen, um Instagram-Model zu werden und dann keinen Fallback zu haben. Aber was ich tatsächlich problematisch finde, ist dieses, sobald du jemand bist, der von diesen Plattformen lebt, bist du völlig abhängig davon, was diese Plattformen machen. Und in ganz vielen Fällen hast du auch keinen persönlichen Ansprechpartner. Und es kann halt einfach sein, durch irgendeinen Bug oder durch irgendwelche falschen Flags auch oder vielleicht tatsächlich auch durch richtige Flags, dein Account halt einfach gelöscht wird und du gar keine Möglichkeit hast, in irgendeiner Form da Einfluss drauf zu nehmen. Also dasselbe passiert, wenn ein Account gehackt wird zum Beispiel. Ist das unglaublich schwer, wenn du nicht die richtigen Leute kennst, die wiederum jemanden kennen, die Sachen gut zurückzuholen. Ja, aber das ist wie bei so einer dubiosen Klingelfirma irgendwie zu arbeiten und dann zu sagen so, oh, also ich habe jetzt diesen Job angefangen und jetzt habe ich ihn plötzlich wieder verloren, weil ich das und dieses und jenes Ziel nicht erreicht habe. Also du weißt ja schon sehr genau, worauf du dich einlässt. Das muss man ja klar sagen. Ja, aber das muss ja nicht so sein. Also ich finde, also jetzt bei Artikel 13 ging es ja darum, dass Plattformen mehr Verantwortung übernehmen, dass Künstler mehr entlohnt werden. Ich finde, das ist ein Punkt, wo Plattformen tatsächlich mehr Verantwortung übernehmen sollten. Sagen, ab dem Punkt, wo jemand Summe X verdient oder wo er X Follower hat, muss er in der Lage sein, durch, keine Ahnung, Ausweis, Verifizierung, sehr einfach seinen Account wiederholen zu können zum Beispiel. Naja, man muss ganz aber auch auf der anderen Seite sagen, gerade bei Instagram ist es ja so, wenn du ehrlich bist, geht an Instagram ja wahnsinnig viel Geld vorbei. Ne? Also wenn jemand so eine Dame anschreibt und sagt, hey, willst du nicht Werbung für Produkt XY machen, verdienen die nichts dran, dann geht dieses Geld komplett an die Dame, vielleicht noch an ihre Agentur, aber Instagram sieht dafür nichts. Warum sollten die also Leute, die sie hinterher bezahlen müssen, dafür abstellen, dass halt Kleinst-Influencer, weil so mit 100.000 Abonnenten ist sie eine Kleinst-Influencerin, muss man sagen, wobei es schon kleinere für 10.000 gibt. Aber so viele gibt es ja davon auch nicht. Also quasi so viele, die dann auch das Problem haben. Also ich glaube nicht, dass du damit überflutet werden würdest. Aber ich fände es generell gut, wenn, das ist ja so eine Sache, die auch hier der Jörg Sprave mit dieser YouTube-Gewerkschaft der anderen Seite bei YouTube versucht. Also ich fände es tatsächlich besser, wenn es für Leute, die davon leben, da kann man ja davon halten, was man will, aber dass man quasi denen von Plattformseite zumindest mehr Möglichkeiten gibt, das auch zu schützen. Weil das ist ja in dem Moment dann ihr digitales Gut. Und ich würde nicht sagen, dass Instagram damit kein Geld verdient, weil Instagram verdient ja daran, dass Leute viel Zeit auf der Plattform verbringen und dann Werbung angezeigt bekommen im Feed oder in der Stories oben. dass dann auch Leute da sein müssen, die guten Content produzieren, weshalb du dann wiederkommst und viel Zeit auf der Plattform verbringst, ist ja irgendwie das Gleiche wie bei YouTube auch. Also du könntest auch sagen, ja, der einzelne YouTuber bringt YouTube ja nichts. Da geht ja, also keiner, selbst ein Julian Bam würde niemand jetzt nicht mehr YouTube nutzen, wenn der nicht mehr auf der Plattform wäre. Trotzdem profitieren sie natürlich stark davon, umso mehr gute Künstler es gibt, weshalb Leute zurückkommen. Wie ist es denn weil du vorhin gesagt hattest, sie hätte beklagt, dass die Leute ihren Kanal flaggen. Ist dadurch ihr Instagram gesperrt worden? Das war ihre Theorie. Ich weiß ja auch nicht, was für Fotos sie gemacht hat. Vielleicht hat sie ja tatsächlich Dinge getan, die gegen die gegen das User Agreement, also entweder sie wurde getrollt von Leuten, die es quasi böswillig machen wollten, sie weiß nicht, warum es passiert ist und geht nur davon aus, oder sie hat tatsächlich Dinge getan, die gar nicht gegen Instagram, also die gegen Instagrams Regeln verstoßen, und in dem Moment muss man sagen, ja gut, dann, also in dem Moment, ja, wobei, halt Pech. Wenn sie so ein Mensch ist, die halt sich vor die Kamera setzt und weint, weil sie einen 9-to-5-Job machen muss, dann wirkt sich für mich auch auf wie jemand, die dann zu Recht wahrscheinlich auch von Leuten, bei Leuten auf den Kicker geraten ist. Das kann, aber das also heißt ja trotzdem, also das finde ich schwierig. Also du kannst ja nicht sagen, dass du zu Recht Leuten versuchst, bewusst zu schaden, nur weil du sie nicht magst. Nee, ich sage, sie ist zu Recht Leuten auf den Kicker geraten. Dass die Leute sie ihr dann schaden, ist wieder eine ganz andere Sache. Aber ich finde, wenn du so eine, ne, also das wirkt ja schon wie eine sehr arrogante Herangehensweise an das Leben. Ich habe keine Lust zu arbeiten, also versuche ich mir wirklich den einfachstmöglichen Job zu angeln, der geht. Und wenn man solche Sachen dann auch noch so kommuniziert, und dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du halt, dass es Leute gibt, ja, die dann sagen, was ist mit der so? Und wie gesagt, dass man der ihr schadet, ist eine andere Sache, aber dass, ja, man auf dem Kieker von Leuten landet, das wundert mich gar nicht. Ja. Ich finde das sehr gefährlich, weil sie ist ja jetzt offensichtlich nicht 14, sondern das ist eine erwachsene Frau, und die scheint überzeugt zu sein, dass Influencer zu sein tatsächlich einfach ein Job ist. Also ich mache Fotos, ohne dass ich irgendwas Besonderes kann oder irgendwas Besonderes leiste, sondern ich mache nur Fotos von meinen Outfits. Und ich hatte jetzt einen neuen Instagram-Kanal angelegt, habe ich reingeguckt, der hat jetzt irgendwie 7000 Follower. Mhm. Die postet halt einfach Fotos von sich. Ist halt würde sagen, relativ gut aussehende Frau, und das liken wahrscheinlich Leute, weil sie halt irgendwie hübsch finden und ihre Outfits hübsch finden, und dann gucken sie sich das halt an und, weiß nicht, Frauen lassen sich davon inspirieren, Männer finden es geil, ich weiß es nicht, und dann hat sie da irgendwie Follower im Post halt ab und zu mal ein bisschen Werbung und verdienen damit Geld. Also also es gibt ja Leute, die wirklich krassen Shit machen, auch auf Instagram, die auch was leisten und was beitragen. Das ist ja die Frage so, also wenn du als Hobby plötzlich als Model erfolgreich wirst und dann sagst, ja, okay, ich nehme das jetzt mit, finde ich, ist das anderes als zu sagen so, ich werf jetzt alles hin, hab keinen Job, hab keine Berufsausbildung, ich werde Instagram-Model. Ich habe das nie verstanden, ich bin da ganz offen. Also ich verstehe zum Beispiel, ich folge zum Beispiel Görki, wenn du den kennst. Mhm. Der ist Fitness-YouTuber, und der macht auf Instagram halt super viel. Der hat Instagram-Stories, in denen er so dann Fitness-Tipps gibt. Wo auf den Bildern ist er aber so, ne, gefühlt so dieses typische Instagram-Model beziehungsweise, ja, Instagram-Influencer. Ich habe oft das Gefühl, dass man das machen muss. Ich finde das dann auch nicht so geil, weil darunter dann so Sprüche stehen wie so, hey, im Leben schafft man es am besten, weil wenn man es schafft, so, also nee, er ist deutlich klüger als das, was er schreibt, aber ich finde das immer so, oh, diese Glückskeks. Ja, ja, ne? Mhm. Aber bei ihm, denke ich mir, ist das für mich okay, weil er dahinter ja einen Kanal hat, oder generell, er macht ja, ne, er ist ja so richtig auch Ernährungsberater, er gibt viele Tipps. Er ist jetzt nicht nur jemand, der pumpen, geht und sagt so, oh, ich bin pumpen gemacht. Guck mal hier meine Muskeln in Foto, ja, 1 bis 780. Ja. Wohingegen, gestern hatte ich zum Beispiel das Buch von Riccardo Simonetti in der Hand. Kennst du den? Mhm, natürlich. Und der ist About You Award Gewinner. Ja, und Gewinner von allem, so gefühlt in den letzten Jahren. Und ich fragte mich wieder, als ich dieses Buch in der Hand hatte, was kann der eigentlich, wo kam der eigentlich her? Weil der auch plötzlich da war. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, der war in der Entourage von Bonnie Trash am Herumsudeln und war dann plötzlich auch einer derjenigen, die bei Instagram durchstarteten. Und in seinem Buch las ich dann, ich bin nur so drüber geflogen, habe dann so Kapitel-Einstiege gelesen wie, also mit 18 habe ich dann gemerkt, dass Fashion auch, also so Kleider auch was ganz Besonderes sein können. Und was erstmal nichts Verwerfliches ist, aber er beschreibt dann quasi, dass Mode für ihn was ganz Wichtiges war, und hat dann einfach Sachen angezogen. und hat dann Fotos damit gemacht. Und mich fasziniert das bis heute. Aber das finde ich tatsächlich gar nicht schlimm, weil das ist ja so, wie wir die YouTube-Videos oder jetzt auch einen Podcast angefangen haben, ohne Hintergedanken einfach sagen, hey, wir haben Bock darüber zu reden und am Ende wird es vielleicht erfolgreich und am Ende verdient man vielleicht sogar Geld damit. Und bei YouTube war es ja ähnlich. Ich habe einfach angefangen, Videos zu machen aus Spaß an der Sache oder weil es irgendwie Teil von Projekten war. Das ist dann irgendwann gewachsen und irgendwann konnte man davon leben und das hat sich so organisch entwickelt. Ich finde, das ist auch nichts Verwerfliches. Ich finde auch nicht verwerflich, wenn du das als Fashion-Blogger genauso machst. Ich will das auch gar nicht. Ich glaube, das Problem ist sozusagen hinzugehen und zu sagen, ich mache das, um damit Geld zu verdienen und werde erfolgreicher Fashion-Blogger und mache jetzt nichts anderes mehr, schmeiß alles hin und fange an, mich zu fotografieren in unterschiedlichen Posen. Ich frage mich nur bei ihm jetzt auch im Speziellen so, ne? Also es ist ja, mach Bilder mit deiner Mode drauf. Es gibt ja genügend, die Bilder von irgendwas machen, woran sie halt Spaß haben. Auch Leute, die Bilder von Landschaften posten. Aber er kriegt Preise dafür. Er kriegt Preise dafür, dass er Fotos von sich macht in Fashion. Und das ist so eine Sache, die sich mir einfach nicht. Ja, gut, da muss man ehrlich sagen, wahrscheinlich sagt er genau das Gleiche über den deutschen Computerspielepreis und sagt, da kriegen Leute Preise dafür, dass sie irgendwie so ein Spiel programmieren, wie lächerlich. Ja, das ist eine tatsächliche Leistung, die er passiert. Ja, aber Fashion, und also, du kannst ja nicht sagen, dass das Fashion-Journalismus kein Journalismus ist, im Gegensatz zu Spielejournalismus. Aber macht er denn Fashion-Journalismus? Ich glaube, er macht in dem Sinne Fashion-Journalismus, wie andere YouTuber Spielejournalismus machen, obwohl sie jetzt nicht unbedingt Journalisten sind. Aber er berichtet ja über Modetrends oder zeigt seine Modetrends und so weiter. Also ich glaube, dass, wenn man in der Thematik drin ist, ist es so wie bei Beauty und so, da stecken wir halt einfach nicht so tief drin, ist es vielleicht schon eine Leistung. Vielleicht ist es, ne? Ich folge dem ja nicht. Ich habe nur angenommen, dass er quasi immer jeden Tag ein neues Bild postet mit dem Outfit of the Day. Aber auch das kann ja Inspiration sein, da gibt es ja ganze Magazine für. Also. Naja, gut, das verstehe ich nicht. Aber alles, nicht alles, was ich nicht verstehe, muss deswegen ja gleich entwertet werden. Ich wollte das Thema, warum habe ich das dann eigentlich aufgebracht? Ich weiß es nicht. Frage. Ich würde sagen, wir gehen mal über zu Leuten, von denen ich gerade das Gefühl habe, dass sie tatsächlich was können, Fragezeichen. Und zwar Jay von Jay und Aria und Shirin David, die beide gerade, so auf unterschiedliche Art und Weise, gerade voll als Musiker irgendwie durchstarten. Und zwar zum ersten Mal habe ich jetzt so das Gefühl, es gab schon immer wieder vereinzelt, so mit Dead Adam und so weiter, aber so vereinzelt jetzt gerade so das Gefühl, auch gerade bei einer Shirin David, die ja auch ganz oben mitspielt bei YouTube, also einer der größten Kanäle in Deutschland ist, die jetzt gerade Musikvideos raushaut, die kann man gut oder scheiße finden, aber qualitativ von der Produktionsqualität können die mithalten, meiner Meinung nach, mit amerikanischen Musikvideoproduktionen. Ist das so neu? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass, ich meine, bei ihr liegt es halt, glaube ich, in erster Linie daran, dass sie halt tatsächlich einen Musiklabel-Deal hat. Die ist, glaube ich, bei Universal Music gesigned. Ich glaube auch, ja. Aber das finde ich überraschend. Also sie scheint ja wirklich sozusagen diese. Also Apecrime hat das ja zum Beispiel mal versucht und ist damit relativ. Die waren ja, glaube ich, sogar auch bei Universal. Kann sein, aber die sind damit auf jeden Fall nicht unbedingt erfolgreich gewesen, in dem Sinne, dass ihnen das eigentlich, also dass niemand jetzt wirklich gesagt hat, so wow, krass, was sie da abliefern. Ja, ich glaube, die haben halt noch diese After Waititi Musik gemacht. Also Waititi hat ja so um 2011, 2012 herum so Sachen wie Stender Time, dann kamen die Lochis mit dauerhaft online. Durchgehend online. Durchgehend online, genau. Ja. Und diese Dinge, die Lochis machen ja auch immer noch Musik, glaube ich. Die sind auch erfolgreich innerhalb ihrer Zielgruppe, aber es ist jetzt niemand, der hingeht und sagt so, wow, fettes Musikvideo, das ist ja wirklich krass. Also dieses Skip ihm von Shirin, muss ich ganz offen sagen, das hatte ich, glaube ich, hier an der Stelle schon mal gesagt, das ist ein echter Ohrwurm und der funktioniert ganz gut. Das Video ist halt typisch Nicki Minaj, die versucht jetzt halt voll. Auch alles, also ihr komplettes Outfit ist eigentlich nur, lass mal jedes Nicki Minaj Outfit klauen und anziehen. So, das ist eigentlich. Dieses neue Ding, was gerade in den Trends herum diffundiert, dieses Eis, ist, glaube ich, sogar fast 1:1 geklaut bei einer, oder was nicht geklaut, ich glaube, sie hat sogar in den. Ist inspiriert. Ja, inspiriert. Sie hat, glaube ich, in der Videobeschreibung diejenige Dame verlinkt, von der sie das Video quasi genommen hat. Ja, in Teilen. Aber in Teilen, ja. Also, das finde ich sehr faszinierend, auch wie. Also, weil Nicki Minaj ist ja jetzt nicht unbedingt. Dezent angezogen in ihren Sachen. Und ich hätte jetzt, also Shirin David, klar, die hat auch mal ein paar Videos gemacht von ihren Schönheits-OPs und so weiter. Aber die trägt quasi nichts in diesen Videos, was jetzt auch abseits von Katja Krasowitsch bisher auf YouTube, gerade bei den größeren YouTube-Kanälen jetzt bisher mir noch nicht so aufgefallen ist, dass wir da jemanden haben, der quasi so freizügig auch rumläuft. Ja, ich meine, Katja hatte ja mit, wie hieß dieses Ding, wo sie auch in diesem, vor diesem rosanen Hintergrund, das war, glaube ich, ihr zweites oder drittes Musikvideo, das war auch relativ hochwertig produziert. Dicke Lippen war das, Dicke Lippen, ich, ja. Das, da merktest du auch, da sitzt jetzt irgendwie ein Label dahinter und hat gesagt, jetzt machen wir, geben wir mal ein bisschen Geld aus. Das merkst du dann schon, wenn dann ordentlich Kohle mit im Spiel ist. Ja, auf jeden Fall. Es ist halt bei dem, was sie dann macht, auch relativ easy, möchte ich sagen. Also ich glaube, ne, ein bisschen flexen und bling-bling in die Kamera halten, also, wie wir Hip-Hopper sagen, ist noch halbwegs. Also das muss ich auch sagen, lyrisch hält es halt auch mit internationalen Liedern. Was ich damit meine, ist, es ist genauso inhaltslos. Also es ist dieses so, ich mache viel Cash und ich habe richtig viel Cash, weil ich ganz viel Cash habe. Und außerdem kaufe ich mir davon dann teure Klamotten und auch noch ein Auto. Da ist auch so Lines wie, deine Freunde haben rote Bäckchen oder so. Oder also das ist sehr, sehr skurril. Es wird Zeit für Mitarbeiter featuring Shirin David. Die hier Jay hat jetzt zum 1. April ein April-Scherz-Video rausgebracht. Auch ganz komisch. Jay und Jane hieß das. Ich mag seinen Style zu rappen nicht, muss ich ganz offen sagen. Das ist so ein Flow, der, also weil er auch so eine Art und Weise hat, Dinge auszusprechen, das gefällt mir einfach nicht. Auch so sehr, sehr so südamerikanisch im Style. Ich höre generell ja nun nicht wirklich viel Hip-Hop, deswegen habe ich, ich würde mich nicht als, als Profi da ausgeben. Aber es, ne, wenn man eine Sache hört, kann man ja klar sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht und das ist nichts für mich. Aber auch da war das so, dafür, dass es ein April-Scherz gewesen ist. Und hat ja der vorher noch mal einen anderen Song rausgebracht, auch schon in der Vergangenheit. Hat mir auch nicht gefallen. Aber also ist nicht meins, aber also, muss es ja auch nicht. So, Stil ist ja eine Sache, aber ich finde, man erkennt auf jeden Fall, dass er finde ich, sehr großes Talent hat. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Stockbeat, den man irgendwie kaufen kann für 90 Euro, auf den er da drauf rappt. Und die haben das gedreht hier in so einem Berliner Restaurant. Also das ist auch nicht aufwendig produziert in irgendeiner Form. Es sieht halt einfach nur solide aus. Und es ist solide produziert. Und er kann halt tatsächlich rappen. Ob man das jetzt mag oder nicht. Was er da rappt und wie er rappt, ist eine andere Sache. Aber er macht es ja auch auf Englisch. Das ist ja auch nochmal eine andere Sache. Ich finde, das sind so da merkt man gerade so, das ist nicht mehr YouTuber-Musik, die man belächeln muss, finde ich. Also das ist das, was ich meine. Also du siehst halt jetzt hier, jetzt einfach nur mit den beiden als Beispiel, siehst du jetzt, finde ich, so einen Wandel, wo jetzt plötzlich die auch mal Musik machen, wo du sagst so, ja, das ist jetzt, da muss ich mich nicht verschämen, dass das passiert. Ich meine, Leon Mascher hat das ja mit hier Copacabana oder wie das da hieß, auch so weit geschafft, dass ich mehrfach aus Läden rausgehen musste, weil dieser Song im Radio lief. Ja. Also auch Shirin David, wenn ich gerade in ein Taxi einsteige, gib ihm läuft. Also irgendwo hörst du diesen Song auf jeden Fall. Ich glaube, ihr liegt es auch so ein bisschen dran, weil sie ja in dieser Szene auch jetzt, ne, Shindy, mit dem wollte sie ja irgendwie zusammen was machen. Da gab es Beef, aber irgendwie hatte ich gehört, dass der wohl auch ihre Songs so mitgeschrieben hat oder so. Wer weiß, who cares? Ist aber auf jeden Fall interessant, wohin sich das entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Song von Money Mark und Tanzverbot, Cybernaut 2, ich höre dir Trapsen, würde ich mal so sagen. erinnerst du dich an das Ding? Ja, auf jeden Fall, mega klar. Gut. Tanzverbot macht noch mal einen seiner, seiner Raps. Ja. Und macht dazu ein geiles Video. Das würde ich auch sehr gut finden. Da würde ich mich drauf freuen, wenn jemand dem richtig viel Geld gibt, um so eine richtig gute Videoproduktion zu finanzieren. Da hätte ich Bock drauf. Wir haben noch ein Gaming-Thema. Wir können uns eins von beiden aussuchen, David. Ich habe nur noch Zeit für ein Thema. Okay, deswegen. Wir können uns eins von beiden aussuchen. Dann vielleicht den aus Katar machen, den Influencer? Oder dann nehmen wir das. Dann lassen wir die Gaming-Themen vielleicht für ein anderes Mal. Genau. Es gibt eine Sache, die wurde uns ganz oft geschickt, hat auch international so ein bisschen Schlagzeilen gemacht. Und zwar ein YouTube-Kanal von einem Eheberater aus Katar. Der ist sogar Soziologe, studierter Soziologe. Und der hat ein Video gemacht, wo er netterweise erklärt, wie man seine Frau in Katar am besten schlägt, dass das gut funktioniert. Weil, das muss man auch dazu sagen, manchmal hilft es halt einfach nicht, mit der Frau, die Frau anzuschreien, das sagt er auch so, oder sie des Bettes zu verweisen. Ja. Denn wir als Männer kennen das ja, um die Frau zu bestrafen, sagst du, nein, heute kein Sex. Ja, das ist eine typische Männerstrafe, wir kennen das alle, die wir gerne anwenden. Und wenn das halt nicht mehr zieht, dann haust du sie halt einfach auf die Fresse. Genau, also in die Fresse nicht. Weil nee. Das darfst du nicht, also, sondern leicht an die Seite. Das muss man zu diesem Video noch erwähnen muss. Er hat da keine Frau als Model genommen, sondern einen kleinen Jungen und schlägt dann diesen Jungen, um zu demonstrieren, wie man es richtig macht. Schüttelt also, den, schubst den so ein bisschen spielerisch, rum. Also er verletzt ihn jetzt nicht, aber und dann sagt er auch schöne Sachen wie, guck mal, das sind die Stellen, an denen du die Frau schlagen musst, damit sie keine blauen Flecke hat und damit sie nicht blutet. Und manche Frauen wollen das auch einfach, geschlagen zu werden, weil die brauchen das, damit sie dadurch erst ihre eigene Weiblichkeit erkennen. Genau, weil sie dann merken, der Mann ist stark und manche Frauen wollen das einfach. Und deswegen ist das wichtig. Der arbeitet wohl als Eheberater. Und als Soziologe. Also. Und dieses Video, und das muss man noch dazu sagen, war eine Woche lang online, trotz zahlloser Beschwerden. Ja, und ist dann tatsächlich bisher auch noch nicht gelöscht worden. Doch, es ist gelöscht mittlerweile. Achso, weil zwischendurch war es nur, das Video wurde gemeldet, dass es unermessene Inhalte hat. Klicken Sie hier, dass Sie über 18 sind. Oder so. Also ja, da war es noch. So wie ich mitbekommen habe, ist jetzt zumindest vorher zu lesen. Es gibt natürlich tausende Reuploads. Das aber, ist ein Takedown. Ja. Das Schlimme an der Sache ist, das ist in manchen Ländern dieser Erde ja tatsächlich so. Also, dass das so verbreitet ist, kann mir auch gut vorstellen, dass das in Katar in Teilen in der Gesellschaft auch so akzeptiert ist. Haben natürlich jetzt auch dann viele Blogs, ich habe das schon direkt gesehen, als ich es gegoogelt habe, wieder aufgegriffen, um zu sagen, guck mal hier, so sind alle Leute, die dem Islam angehören. Was natürlich auch falsch ist. Aber es ist eine Kultur, die da teilweise noch herrscht in Ländern wie Katar, die mit ethischen und menschenrechtlichen Standards nicht akzeptabel ist. Das ist ja die große Frage, die dann auch für sich mich auftut. Wenn das da die ethischen oder moralischen Standards möglicherweise sogar sind oder als angemessen angesehen wird, Wie ist es dann eigentlich YouTubes Aufgabe, das zu regulieren? Müssen die das dann, wäre es richtig zu sagen, so, wir gehen jetzt mit den moralischen Maßstäben von Katar ran und ignorieren, dass man das auch 3 Kilometer weiter irgendwie also ich angucken bin mir, kann? Ich bin mir relativ sicher, dass in den Community Guidelines international drin steht, dass Gewalt zum Beispiel nicht in irgendeiner Form promoted werden darf. Und das ist ja letztendlich das, was er macht. Er sagt, schlag deine Frau hier, damit sie ihr wehtut, aber sie trotzdem nicht Schaden davon trägt. Das ist relativ offensichtlich häusliche Gewalt, die da promoted wird. Und ich glaube, das ist dann, egal was die lokalen Gesetze sind, hat YouTube, glaube ich, schon weltweit diese Standards. Aber das weiß ich nicht. Ne? Ist auch eine spannende Frage. Also es ist ja auch so ein Kritikpunkt, der andersrum immer wieder auch an den Plattformen geübt wird, wenn die in China aktiv sind zum Beispiel und da dann die Regierung helfen, Zensur zu üben und Dinge wegzusperren und so weiter und sich da anzupassen. Ist halt die Frage, ob wir sozusagen unsere westlichen Standards, die wir für moralisch überlegen halten, dann absichtlich, wenn es ein westliches Unternehmen auch ist, dann auch auf die anderen antworten. Ich glaube, das ist nämlich dieses Ding, dass die Mitarbeiter selber im Unternehmen sagen so, yo, warte mal, es gab jetzt bei China und Google gab es das, glaube ich, dass Mitarbeiter auch wirklich gesagt haben so, nee, lass mal nicht machen. Ich als jemand, der hier in San Francisco wohnt, mag nicht, dass Menschenrechte mit unserer Plattform in anderen Ländern verletzt werden. Also, ich würde dir recht geben, wenn man sagt, so moralische Überlegenheit. Nehmen wir mal an, wir reden über ein Land, in dem zum Beispiel Polygamie ein ganz normales Ding ist. Ja? Und wir dann sagen, nee, wir hier in Europa, wir haben nur eine Frau oder einen Mann. Dann kann man da ruhig argumentieren, so, da kann man aus seiner moralischen Überlegenheit auch argumentieren und sollte das vielleicht in dem Fall nicht vergleichen. Aber wenn Menschen verletzt werden, um sie zu tyrannisieren oder in Schach zu halten, dann ist das für mich ganz klar eine Verletzung von Menschenrechten, auch wenn sie in dem Land vielleicht nicht verpönt sind. Aber ich würde sagen, als globaler Standard gilt, hau keinem ins Gesicht, auch nicht, wenn du es nicht auf die Nase machst. Ins Gesicht, in die Schulter. Ins Gesicht darfst du nicht schlagen, sagt er auch. Gut, das notiere ich mir. Wie heißt das Video? Das muss ich mir dann doch angucken. Ich finde, es ist sogar umgekehrt. Also ich finde, du hast als Unternehmen eine gesellschaftliche Verantwortung. Das ist ja zum Beispiel jetzt gerade, hat auch jemand im Reddit vorgeschlagen, Brunei. Da gibt es ja gerade den Skandal, dass Brunei jetzt quasi die Todesstrafe eingeführt hat. Für Homosexuelle. Also es ist nicht so, dass sozusagen eine kulturelle Steinzeit da noch herrscht. Nee, sie haben sie nachträglich noch on top eingeführt, ja. In 2019. Und Brunei oder zumindest dem Sultan, oder ich weiß nicht genau, wie die Verhältnisse da sind, aber denen gehören auf jeden Fall Hotels. Unter anderem auch das in Beverly Hills, wo immer die Golden Globes stattfinden. Mhm. Und wo natürlich auch viele Hollywood-Stars dabei sind. Dann haben halt Leute wie George Clooney und Ellen DeGeneres und so weiter haben dazu aufgerufen, diese Hotels zu boykottieren. Und haben dann gesagt, dass sie selber boykottieren werden, um dieses Land halt damit irgendwie ja, vielleicht zur Vernunft zu bringen oder zumindest sie nicht weiter zu unterstützen in dem, was sie tun. Und ich finde, das ist halt auch so eine Sache, die man als Unternehmen machen kann. Es gibt so viele Unternehmen, die richtig viel Scheiße machen, also auch bewusst Scheiße machen, ja. Und halt sozusagen auf, sei es beim Umweltschutz oder bei Ausbeutung und so weiter, Kinderarbeit, entweder Augen zudrücken oder bewusst Dinge falsch machen. Aber dann als Unternehmen auch irgendwie zu sagen, es, da kommen jetzt immer wieder die Argumente mit, so, ja, aber das ist doch Freimeinungsäußerung, du darfst ja nicht Videos zensieren und so weiter. Ich sage, nee, ich finde, du hast als Unternehmen auch irgendwie eine gesellschaftliche Verantwortung. Die Frage ist nur, wer steckt denn diese ethischen, moralischen Punkte ab und ab welchem Zeitpunkt wird es da nicht vielleicht auch ein Punkt, wo jemand sagt so, nö, ich persönlich mag das nicht, ich lösche das jetzt, weil es kritisch ist zu mir gegenüber oder was weiß ich. Und dann halt wird es wieder so Zensur. Bei so einer global operierenden Riesenfirma ist es halt immer so ein Ding. So, aber ich finde schon, wenn man halt von den einzelnen Personen, also von den einzelnen Influencern erwartet, dass sie mit ihrer Verantwortung so umgehen, dass man jetzt zum Beispiel im Fall von PewDiePie, der das tatsächlich ja jetzt erstmals gemacht hat, in einem Video sich nochmal geäußert hat und gesagt, nur nein, ich bin kein Rassist, nein, also er sagt sogar fuck racists mehrfach. And white supremacists und solche Sachen. Und ne, von dem wird ja dann auch erwartet, dass er sich eine klare Haltung bezieht. So, warum sollte man das denn nicht auch von YouTube verlangen dürfen oder von Google verlangen dürfen? Natürlich ist das schwieriger, natürlich ist das irgendwie uncool. Aber es haben ja schon einige Firmen gezeigt. Und du siehst es selbst so bei dem Social-Media-Team von Burger King oder McDonald's oder jetzt auch wie HBO, die dann sagen, so hier mit Trump wollen wir uns nicht benutzen lassen und solche Sachen. Finde ich das cool, wenn solche Riesenapparate in der Lage sind zu sagen so, ja, der Social-Media-Manager ist natürlich nicht der Boss, der das entscheidet, aber der Social-Media-Manager hat die Möglichkeit, das zu posten. Du hast halt als Unternehmen auch immer irgendwie so eine gewisse Verpflichtung gegenüber deinen Shareholders. Da fand ich jetzt gerade zum Abschluss vielleicht noch die lustigste, in Anführungszeichen, weil es so skurril traurig ist, die Opfer von den Flugzeugabstürzen von dieser Boeing 737 Max da. Da haben die Aktionäre jetzt Boeing verklagt oder sind dabei, die zu verklagen. Nicht wegen den Todesfällen, sondern weil der Aktienkurs wegen der Todesfälle gefallen ist. Ach Gott, Alter. Ja. Ja. Die Welt ist auch eine, die man mal ordentlich durchschütteln müsste und einen auf die Schulter boxen. Weißt du, wie du dich besser fühlst mit der schlechten Welt, indem du Game of Thrones guckst, Hashtag Werbung, wo die Welt noch schlechter ist, weil da kommen Zombies und Drachen und es wird mega geil und es fängt an. Und es wird jetzt gerade erst wieder Winter, während wir halt wenn wir Sommer Frühling haben. Bekommen. Du kannst dich abkühlen. Ab dem 15.04. ab 3 Uhr morgens angucken, 8. Staffel, 1. Monat. Für nur 4,99, wenn ihr jetzt zuschlagt, bis zum 17.04. Sky.lesterschwestern.com. Und falls ihr euch wundert, diese Gaming-Themen, es war natürlich so wir haben das ganz häufig schon vorgeschlagen bekommen von euch, diese Launcher-Geschichten mit Epic und Epic Steam. Games, ja. Das Ding ist aber so eine Sache, dass das wird sich noch über Monate hinziehen. Das zieht sich gerade so hin, dass wir das gerne auch schieben können. Ja. Da wird es noch einen weiteren Punkt geben, wo wir darüber reden können. Das andere war Dragon Age, da kam jetzt gerade und Anthem. Aber ich mache dann ein Video tatsächlich dazu. Dann gucken wir es einfach bei dir an. Genau. Ja. Super. Tschüss.